WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen heute zu einer Geschichte, wie viele sie in Ansätzen vielleicht gerade erst erlebt haben. Da, wo noch vor einigen Jahren heftige Schneefälle und Eisregen sogar die Stromversorgung lahmlegten, im Münsterland nämlich, spielt die folgende Geschichte. Da hängen in der stressigen Vorweihnachtszeit drei sehr unterschiedliche Menschen in einer ländlichen Pension fest. Erdacht hat die Geschichte der Autor und Kabarettist Fritz Eckenga, vielen WDR-Hörern sicher bekannt. Gleich ist er auch zu hören als Bernd Strohmeier, Handelsvertreter für Sicherheitstechnik. Pension Börning. Nicht ganz drei Tage. Von Fritz Eckenga. Regie Thomas Leutzbach. Hey, da hat sich die liebe Frau Holle in der Adventszeit aber mal was richtig Entzückendes ausgedacht. Schon am frühen Abend, also in ein, zwei Stunden, wird es im Norden des Landes anfangen zu schneien. Und wenn die FM94.2 Wetterfrösche recht behalten, fällt uns da eine große Portion in die Landschaft. Ergiebige Schneefälle heißt sowas auf gut Wetterdeutsch. Und die gehen dann nach und nach auch auf die südlichen Landesteile über. Das Ganze bei eisigem Nordwind und Temperaturen bis zu minus 15 Grad. Aber zum Glück habt ihr ja uns. Immer am aktuellsten, immer mit der besten Musik, immer FM94.2. Gudi, Gudi, kannst du mal bitte diese Weihnachtsmarktbeschallung abdrehen? Das nervt. Ich muss telefonieren. Ach, Mailbox. Lotte, Schatz, jetzt melde dich doch mal bitte. Wir müssen doch wegen Weihnachten mal sprechen. Auch wegen des Geschenks für Mutti. Also, nur mach mal. Bitte. Tschüss. Gudi, Gudi, mach doch mal bitte das Gejaggel da weg. Mir kommt das Git schon aus den Ohren raus. Mann, du, der Pesthauch des Festes, das klingt so, wie Glühwein riecht. So besser? Ja. Sag mal, Gudi, willst du eigentlich deinen langjährigen Premium-Gast Bernd Strohmeier verärgern? Hör mal, ich bin jetzt seit geschlagenen 75 Minuten in deiner 5-Sterne-Komfortherberge. Findest du nicht auch, dass es langsamer Zeit wäre für ein angemessenes Begrüßungsgedeck? Verstehe. Bitte. Ja, mach ruhig vor das Glas. Bitte. Wie, warte, du keinen? Guck mal auf die Uhr. Ach, Gudi, davor habe ich immer die meiste Angst gehabt, dass ich mich eines Tages ans einsame Trinken gewöhnen könnte. Und? Boah, gibt Schlimmeres. Sag mal, wo bleibt denn eigentlich Hambacher, die alte Lusche? Hat vorhin angerufen. Sein Termin auf Schloss Nordkirchen hat sich ein bisschen gezogen. Und auf der B54 ist wohl jetzt schon die Hölle los. Die Leute wollen nach Hause, bevor das Unwetter kommt. Schloss Nordkirchen? Ja, Fachhochschule für Finanzen. Er beliefert die Kantine. Es gibt doch noch Gerechtigkeit. Finde ich gut, dass diese Finanzamtshalunken mit Hambachers Schweinefraß vergiftet werden. Mach mal einen Punkt. Tu's gerade so, als wäre der Dirk bei der Gammelfleischmafia. Hast du bei mir auch schon öfter gegessen. Und lebst immer noch. Ja, und warum? Weil ich mich vorbildlich desinfiziere. Von innen. Hier. Ein einziger Antikörper. Jetzt gib mal noch einen. Und? Zu Hause alles okay? Ja, alles gut. Echt? Ja, alles gut. Sag mal, ist deine Tochter? Boah, du, die Lotte. Oh, hör mal, die ist einfach der Wahnsinn hier. Guck mal, zeig dir mal. Da studiert die jetzt. Bordeaux. Oh. Université Michel de Montaigne. Wie? Ich denke, die ist an der Uni in Potsdam. Ach, wahr. Hat sie doch ratzfatz durchgezogen. Hör mal, so schnell kannst du gar nicht gucken. Dieses Dings hier, dieses Bitch. Sag doch mal, was dein Junge auch macht. Ah ja, Bachelor. Ja, genau. Und wieso jetzt Frankreich? Ja, das ist so ein europäisches Elite-Dings hier für so Ausnahmestudenten. So ein, sag mal hier, so ein Exzellenz Franco Romanis Filo. Ach, komm, frag mich nie nach Einzelheiten, gib mir lieber noch einen Schnaps. Da. Mächte der Finsternis hatten sich gegen ihn verschworen, aber am Ende des dunklen Weges schien dem erschöpften Wanderer das Licht der Hoffnung. In der Pension Burning würde ihm aufgetan werden. Und die gütige Gudrun, Schutzpatronin aller Handelsvertreter, würde ihn mit einem sehr vollen Glas ihres hochprozentigen Weihwassers willkommen heißen. Boah, du, wenn ich gewusst hätte, dass hier heute das Jahrestreffen der unbegabten Komiker ist, dann wäre ich woanders saufen gegangen. Strohi, altes Haus. Ich hab dich auch lieb. Schön, dass du endlich da bist. Ja. Im Radio haben sie gesagt, dass das Wetter bald richtig reinzieht. Ganz übel. Nördlich von Münster geht schon gar nichts mehr. Wisst ihr eigentlich, dass wir heute Jahrestag haben? Einen runden. Ich habe nachgeguckt. Vor 20 Jahren wart ihr das erste Mal hier. Echt jetzt? Mhm. 20? Mein Gott. So. Darauf trinken wir einen. Alle Jahre wieder. Nehmen wir noch einen? Ja, sicher. Meine Fresse. Was für ein Tag. Wenn es immer so wäre. Ich könnte mich im halben Jahr zur Ruhe setzen. Ja, das ist ja sehr schön für dich. Dem Kantinenfriede in Nordkirchen habe ich es vorhin so richtig besorgt. Ich sag, Kollege, du vergiss jetzt mal diesen ganzen polnischen Habermas-TK-Scheiß. Viel zu personalintensiv. Viel zu teuer. Ja. Nimmst du mein Convenience-Christmas-Set mit Brust und oder Keule? Rotkohl, Klöße. Brauchst du noch nicht mal einen Hilfskoch für. Da haut dir jeder Leichtlohnsklave in einer halben Stunde 50 Portionen von raus. 7 Minuten, 600 Watt, zack, zack, zack. Und 1A-Qualität. Wird sehr gut angenommen. Super. Ganz toll. Und, Bernd? Wie ist es bei dir heute so? Na, das musste ja jetzt kommen. Darf ich raten? Scheiße? Pass mal auf, Kollege. Es ist zwar vergeblich, ja, aber ich versuch's nochmal. Der Unterschied ist, du vertickst 5 Minuten Terrin. Ich veräußere Sicherheitstechnik. Bei dir muss dieser Pommesbuden-Heidi doch nur wissen, wie viel heißes Wasser auf den chinesischen Brühwürfel gekippt wird. Meine Kunden erwarten umfassende systemorientierte Beratung, Konzepte, Qualitätsmanagement, verstehst du das? Nicht wie bei dir mal eben hier zack, zack, Lieferschein schreiben, Hand aufhalten und tschüss. Mhm. Mach ein Draht. Was? Nix. Komm, wir nehmen noch einen. Nee, ich setz mal einen aus. Ich geh an der Rauch. Oh. Was hat er denn? Stress wegen Weihnachten. Ich glaube, die Tochter meldet sich nicht. Wann war er denn heute hier? Schon früh. 3:30. Komisch. Wir haben noch gestern noch Telefon. Mir hat er gesagt, er hätte heute Nachmittag noch einen längeren Termin mit dem Sicherheitschef von Möbelwelt. Na, dann trieze mal nicht so. Maschendraht. Aber ist doch so. Vom Vierteljahr hat er dem versifften Hühnerhugo hier nebenan 300 laufende Meter Maschendrahtzaun verscheuert. Das war sein letzter großer Abschluss. Aber immer auf dicke Hose machen. Ich höre ihn noch singen. Inklusive kompletter Zugangskontrolltechnik. Weißt du, was das war? Ein verschissenes Kartenlesegerät. Aus Restbeständen von einem alten Auftrag. Ja, wann denn? Ich kann Ihnen die Tür auch auf. Was? Wie? Nein. Ja, was denn? Oh, was? Wie heißt das hier? Sie befinden sich im Landgasthof Pension Burning. Wie? Pension Burning. Nicht der Laden, das Kaff. Boah, kein einziger Balken. Tupput. Selgentrupp. Was? Selgentrupp. Oh Gott. Herzlich willkommen. Hatten Sie eine gute Anreise? Wie doof ist das denn? Gibt's hier kein Netz? Ich hab einen Balken. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja? Nein? Sorry? Wie? Jaha, Schneesturm. Früher kamen so welche hier in geschlossene Einrichtungen. Oh, Hotel? Nein, nee, irgend so ein... Oh, was? Hallo? Hallo? Kein Balken. Ach was. Um 19 Uhr die aktuellsten News für die Region. Und auch bei uns sieht's nicht so toll aus draußen. Der Deutsche Wetterdienst hat jetzt auch für das südliche Münsterland und fürs östliche Ruhrgebiet eine Unwetterwarnung herausgegeben. Ergiebige Niederschläge bei weiter fallenden Temperaturen. Eisiger Nordwind bis 7 Windstärken. Es kann überall zu Schneeverwehungen kommen. Sven, die Polizei bittet dringend alle, die nicht unbedingt fahren müssen, aufs Auto zu verzichten. Nein, nicht in, im Großraum bei Münster. Geht auf Autobahnen, ich bin noch nicht mal nach Münster reingekommen. Gar nichts mehr. Das Rote Kreuz. Sorry, Sven, aber auf das Wetter habe ich keinen Einfluss. Technisches Hilfswerk und Feuerwehr. Sven, ich weiß, um 10. Natürlich versuche ich das. Was? Im Raum Ascheberg. Ja, ich melde die Dateien rüber, wenn. Internetverbindung und Handynetzwerk gestört. Verdammt. Schnipsken. Hier meine Karte. Ich habe mich ja noch nicht angemeldet. Da steht alles drauf. Ach, sagen Sie, könnte ich morgen um 5 ein Frühstück? Ich muss zeitig los. Naja, Frühstück ist kein Problem. Aber Autofahren? Sagen Sie mal, haben Sie mal aus dem Fenster geguckt? Es schneit und schneit und schneit. Nein, Gudi. Es ist doch schon geschnitten. Es muss ja nur noch runterfallen. Mein Gott, ist das hier... Das Jahrestreffen der unbegabten Komiker? Was? Ach, nichts. Vielleicht jetzt ein Wodka? Ah, Themenabend Sibirien. Da sage ich nicht njet. Darf ich die Damen einladen? Oh, nein. Ja, Sven. Hab ich doch gesagt, die Dateien... Sven? Ja, wie denn bitte? Hallo? Ob hier wohl ein Netzausfall war? Ja! Ja, jetzt geht's wieder, aber erst seit 5 Minuten... Ja, sofort. Ein Flachwichser. Ja, wenn Sie mögen, es gäbe dann auch gleich was zu essen. Donnerwetter. Schöne Visitenkarte. Dr. Julia Fassbender, Junior Consultant, Expert Solutions, Unternehmensberatung Wiesbaden. Ich glaube, es geht los. Fummel mir hier nicht in meinen Sachen rum. Unternehmensberatung, so. Kennt ihr den? Kommt ein Unternehmensberater in den Himmel, sagt Petrus, falsches Stockwerk. Sie müssen nach ganz unten, sagt der Unternehmensberater. Sorry, aber ich will hier nicht rein. Hier müssen 10 Leute raus. Hey, Strui. Nehmen wir noch einen? Bernd. Was? Ach so, ja, sicher. Und, Gudi? Bleibt die länger? Ach was, die ist doch hier nur gestrandet. Muss wohl nach Bremen morgen in aller Herrgottsfrühe. Das kann sie mal direkt vergessen. Verehrte Frau Börning, würden Sie bitte Ihren zuvördersten Aufgaben nachkommen? Und woran hatten Sie da so gedacht, Herr Hambacher? Ein Quantum Trost. Bitte. Und Hoffnung. Ja. Und Zuversicht. Wohlsein. Und? Morgen noch viele Termine? Ja, sicher. Denkst du denn? Möbelwelt? Hm. Na, wann denn? Ja, morgen eben. Sag mal, was wird das hier? Ein Verhör oder was? Mensch, Rui. Bernd, was ist los? Hast du irgendwie Stress? Ob ich Stress hab? Hab ich schon mal keinen Stress gehabt, oder was? Hör mal, den Druck, den ich hab, da hast du doch nicht den Schimmer einer Ahnung von. Seit Jahren schon nicht. Mann, du. Nicht wieder die Leier. Wenn du nur mal 3 Wochen in meinem umkämpften Markt, aber kennst du doch gar nicht da in deiner Tütensuppenklitsche, du. Pension Burning, Burning? Ach, hallo, Ulrike. Nee, ist alles in Ordnung. Ja, Sauwetter. Soll ja noch schlimmer. Nö, die beiden sitzen hier. Ja, ich geb dir mal den Bernd. Ja. Bitte. Hase? Ja. Nee, ab und zu kein Netz. Sonst soweit alles gut, ja. Ja, doch, sieht ganz gut. Möbelwelt, ja. Ja, ziemlich dickes Ding. Sag mal, hat sich die Lotte vielleicht bei dir? Auch nicht. Ja. Ja, Hase. Kuss. Ja, hier. Nehmen wir noch einen? Hase? Ach, häng du dich doch mal nicht so weit aus dem Türrahmen. Legalisier du mal lieber dein Verhältnis. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? 18. Hm. Nee, 20. Warte mal. 21 Jahre. Ja, vielleicht willst du ja auch so lange warten, bis Eva mal schwanger ist. Boah, du kannst so nah sein. Geschafft. Der Altverlobte nennt mich nicht mehr Hase. Ihr seid... Ach, ich mach jetzt was zu essen. Kleiner Tipp, Gudi. Mach dir nicht so viel Arbeit in meiner Box. Ist auch Bœuf à la Bourguignon mit Serviettenklößen. Lecker, lecker. 8 Minuten, 600 Watt sollten reichen. Gudi. Die Gudi, die Gudi. Weißt du noch damals? Das erste Mal hier? Ne, nicht wirklich. Ach, tu mal nicht so. Komm, wir waren doch damals stramm wie 1000 Russen. Wir haben uns die Bude doch praktisch schön gesoffen. Nüchtern fand ich das ziemlich schäbig hier. Die Wirtin fandst du damals gar nicht so schäbig. Und ich nämlich auch nicht. Ich hatte die Gudi ja praktisch schon sturmreif geschossen. Und dann hast du doch angefangen, ihr in die Auslage zu labern. So über ihren Balkon hast du gegangen und gesabbert hast du, wie so ein Haschpapi auf Entenjagd. Will gar nicht wissen, was danach noch alles abgegangen ist. Ja, das ist auch besser so. Es würde dich nämlich nachträglich noch sehr neidisch machen. Meine Fresse. Mitten im selten Trupper Jagdrevier habe ich der Gudi damals ein 50er-Gebinde Wildgulasch Segediner Art verteckt. Ha! Ekelhaft. In dem Jahr war ich umsatzstärkster Verkäufer, Goldmedaille. Und ich bin hochgestuft worden von Omega 2 Liter auf Omega 2,5 Liter Turbodiesel. Ja, ja, Hambachers goldene 90er Jahre Graf Rotz im Opel Omega. Das muss ich mir von so einem abgerissenen Ford Mondeo Lutscher wie dir nicht sagen lassen. Ach, du kannst mir mal. Es ist höchste Zeit, dass ihr mal feste Nahrung zu euch nehmt. Ui. Bitte schön, wohl bekommt's. Und, was darf ich Ihnen bringen? Bœuf Bourguignon. Kann ich sehr empfehlen, Frau Dr. Fassbender. So frisch, als hätte das Tier gerade noch geatmet. Und woher weiß der meinen Namen? Aha. Was gibt's denn sonst noch? Schlachteplatte Mettwurst Schmalzbrot. Ach, nee, danke. Tomate Mozzarella Toast. Ja. Ja, dann eben das. Mhm. FM 94.2 mit den neuesten News vom Wetterchaos. Die Deutsche Bahn teilt mit, dass der Bahnverkehr auf sämtlichen Strecken zwischen Osnabrück und dem Ruhrgebiet komplett eingestellt ist. Das ist auf den Straßen. Der Verkehr auf den Autobahnen 1, 30, 31 und 33 ruht. Rotes Kreuz und andere Hilfsdienste versorgen liegengebliebene Autofahrer mit warmen Getränken und Decken. Räumfahrzeuge haben wegen der Staus und Schneeverwehungen weiter große Probleme. Ein Krisenstab in Münster koordiniert die Einsätze. Im Großraum Ascheberg, in Gronau. Kein Balken, ein Balken, hier kein Balken. Mann, das ist zum Kotzen. Die Bürger werden gebeten, ihre Häuser und Wohnungen nur in absoluten Notfall. Mailbox werden. Lotte. Lotte, bitte stell dich nicht tot. Melde dich. Bitte, das war der Papa. Ne, Frau Dr. Fassbinder? Schon irgendwelche Ideen, was Sie morgen machen, falls wir hier nicht wegkommen? Sie haben da sicher auch Termine, ne? Ja. Aber da kann man nichts machen, wenn höhere Gewalten, ne? Ist ja mal ganz schön, ne? Entschuldigung, aber wir haben vorübergehend Weltuntergang. Ha! Da können wir gar nichts für. Sagen Sie mal, Frau Burning, dieses Geräusch, was ich da in den Ohren habe, wie heißt das? Erst dachte ich ja, aber Tinnitus klingt irgendwie anders. Oh, Verzeihung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sehr erfreut. Dirk Hambacher. Senior Sales Manager Best of Entertainment Convenience Food Solutions. Oh, sag mal, Hambacher, geht's noch? Du verkaufst Gewürzpulver und vorgekochten Industrieschweinefraß. Und Sie? Womit vertreiben Sie sich so die gute Laune, Herr? Guck mal ab hier. Strohmeier. Bernd Strohmeier. Secura Service. Außendienst. Also bei mir bekommen Sie maßgeschneiderte Sicherheitstechnik von A wie Alarmsensor bis Z wie Zahlenschloss Tresorsystem. Aber wenn Sie zufällig einen Hühnerstall haben, besorgt der Bernd Ihnen auch einen ganz stinknormalen laufenden Meter Maschendraht, ne, Bernd? Ach, Frau Dorfer. Der Boden ist knüppelhart gefroren. Aber die Jungs müssen trotzdem baggern wie die Blöden. Wie lange dauert das denn normalerweise, bis hier der Räumdienst zu Ihnen rauskommt? Ach, normal geht das ganz fix. Aber das ist ja nicht normal jetzt. Also, Kinos, jetzt seid doch mal ein bisschen lässiger. Allein morgen Vormittag habe ich 6 Kundentermine. Und? Wirklich etwa nervös? Wie viel hast du denn morgen, Bernd? Hm? Ich? Hm? Ja, ich kann zur Not auch einiges telefonisch. Wenn das hier mit dem Netz so weitergeht, versuchen Sie es besser mit Rauchzeichen. Der war gut. Seht ihr? So geht's. Kleiner Scherz, große Erleichterung. Wie sagt der Onkologe? Tumor ist, wenn man trotzdem... Dirk! Ob Trauer, Hochzeits, Weihnachtsfäden, zwischendurch wird ausgetreten. Meine Güte, Sie müssen schon mal entschuldigen, mein Freund, mein Bekannt, also der Herr Hambacher, der ist manchmal ein bisschen arg über den Punkt. Ach, tatsächlich. Das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Ach, wurde das hier noch gar nicht bekannt gegeben? Also nicht so die... Ja, der Dirk vermutet nur, dass Sie wohl im Unternehmensberatungsbereich, also so im weitesten Sinne... Ja, da hat der Dirk schon richtig vermutet. Wir beraten, aber mehr so im engeren Sinne. Ah, ist klar. Ja, da ist ja auch ein weites Feld. Ach, Sie kennen sich da aus? Ja, schon. Also grundsätzlich... Also natürlich jetzt nicht bei uns. Also bei Beratungsbedarf, da würden unsere Jungs aus der Geschäftsleitung doch erstmal ihre eigenen Fachleute von der Basis, also die wirklichen Experten, also... Sie? Ja, sicher. Wer ist denn im Nahkampf mit dem Kunden? Wer kennt denn den Markt? Sie? Ja, Praxiswissen. Ich meine, bei allem Respekt vor Ihrer, sagen wir mal, Tätigkeit. Ja, aber... Wenn es jetzt um Sicherheitstechnik geht, dann berate doch besser ich Sie als Sie mich, oder? Klar, klar. Wenn ich einen Bewegungsmelder bräuchte, dann würde ich selbstverständlich Sie... Ja, also. Ach, Herr Strohmüller. Meier. Oh, pardon, Herr Strohmeier. Bei allem Respekt vor Ihrer, sagen wir mal, Tätigkeit. Aber Sie haben da vielleicht ein geringfügiges Informationsdefizit? Unsere Klienten sprechen mit uns gar nicht über Bewegungsmelder. Nicht. Ah, ah. Nee, natürlich nicht. Sie reden wahrscheinlich über... Strukturanalysen, Synergiesystematik, Restrukturierungskonzepte. Ist klar. Mhm. Wie sagten Sie, heißt Ihre Firma? Sekura. Wieso? Och, nur so. Das alte kam ins Urinal, das neue kommt in den Pokal. Gudi? Gudi! Wir würden gerne noch eine Kleinigkeit zu uns nehmen. Weihnachten, da muss man rechtzeitig sediert sein. Da kommt ja einiges auf uns zu, vor allem Besuch, den man sich nicht ausgesucht hat. Also, Verwandtschaft. Apropos, seid ihr Weihnachten eigentlich vollzählig, Bernd? Kommt die Lotte Weihnachten nach Hause? Bernd. Was? Ja, klar. Wird sie auf jeden Fall versuchen. Ich meine, wir hatten natürlich in Frankreich gerade jede Menge. Wissen Sie, Frau Fassbender, meine Tochter, die studiert nämlich jetzt in Frankreich. Gucken Sie mal hier. Université Michel de Montaigne, Bordeaux. Toll, ne? So ein intelligentes Mädchen. Und so sprachbegabt. Und wir fragen uns ja alle, von wem hat die das bloß? Herr Bär? Pass mal auf, kümmer du dich mal um deinen eigenen Scheiß, ja? Da hast du genug mit zu tun, du. Hey. War doch nur, man wettert doch wohl noch. Ich sag's nicht nochmal. Halt einfach deine Fresse. Ach. Ja, dann morgen früh würde ich gerne, also wenn es denn doch geht, so früh wie möglich. Ja, ja, natürlich. Aber ich glaube kaum, dass... Aber Frau Dr. Fassbender, Sie können uns doch hier nicht so angebrochen sitzen lassen. Ein kleiner Absacker kann ja nicht... Nee, lassen Sie mal. Ich habe auch noch was zu arbeiten. Aha. Und das mit dem Absacken kriegen Sie ohne mich bestimmt nicht besser. Wir sind doch auf einem guten Weg. Viel Erfolg noch. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Tja, jetzt hast du uns mit deiner blendenden Laune auch noch die reizende Gesellschaft vertrieben. Ach, du kannst mich doch mal noch. Was? Junge, wie bist du denn eigentlich drauf, hä? Gudi. Mach uns noch mal zwei. Nee. Ja. Gudi, für mich kann. Jetzt nimmt die Krise aber bedrohliche Züge an. Mann, Bernd, jetzt sag doch mal, was ist denn bloß los? Lass mich in Ruhe einfach. Na, Hambacher? Nehmen wir nur einen? Ja, sicher. Mit mir trinke ich immer nur am liebsten. Nacht, Kinders. War bis auf ein paar kleinere Tiefpunkte. Netter Arm. Lasst euch nicht von der Lawine verschütteln. Schütten. Schlaf gut, Dirk. Na, Bernd. Willst du nicht auch mal langsam in die Falle? Vielleicht kannst du ja morgen früh doch zu deinem Kundentermin fahren. Ab morgen kein Termin. Morgen früh nicht. Und morgen Nachmittag auch nicht. Läuft's denn so mies? Hey, Gudi. Trinkst du noch einen mit mir? Hey, komm. Jetzt ist mal genug. Pinn dich mal aus. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, wird sie wohl nicht vermeiden lassen. Nacht, Gui. Nacht, Bernd. Und rauch nicht auf dem Zimmer. Driving home for Christmas. Schön wäre es ja, aber das kann wohl noch etwas dauern. Es ist 8.20 Uhr und wir sprechen Bernd, mal wieder Kaffee? Überraschung vom Wetter. Aspirin hätte ich auch noch. Am Nachmittag rechnen unsere Wetterfrösche mit einer weiteren Schneefront aus dem Norden. Und das, was da runterkommt, ist nicht nur viel, sondern Lotte. Leider auch nass und schwer. Könnte also sein, dass kommt von Ihnen nach Hause Weihnachten. Hat in Bordeaux eine Wohnung gefunden. Will er jetzt erstmal. Sicher, will sich die bestimmt erstmal schön einrichten. Ja, aber wozu bitte schön braucht die eine 75 Quadratmeter Studentenbude? Hä? Hier, guck dir die mal an. Ja, lustig, oder? Ja, jetzt noch? Sieht doch garantiert, zieht da irgendein Jean-Claude mit rein. Ist doch schön für die Lotte. Ja, schön. Weißt du, was mich das kostet? Ich kann mir die Knete auch nicht aus den Rippen schneiden. Verrückt mit dem Wetter, ne? Ich kann mich nicht erinnern, sowas schon mal. Du? So zwei, drei Tage sind ja nicht das Problem, aber bei längeren Lieferverzögerungen wüsste ich ehrlich nicht, wie ich die Bestellung alle... Ich meine, euer Kundendienst hat doch jetzt wahrscheinlich auch einen Haufen zu tun. Die kommen doch bei dem Chaos auch nirgendwo. Oder, Bernd? Frostig hier, ne? Ich glaube, die Ölheizung hat eine Macke. Ich war vorhin im Keller. Da blinkt auch so eine Anzeige, aber ich kann da nichts mit anfangen. Das war noch nie. Ja, der Strom war ja ein paar Mal weg. Ach. Ich kann mir das ja mal angucken. Ach ja, bitte, Bernd. Ja. Für Sie noch etwas, Frau Fassbender? Frau Fassbender. Beim Bernd mache ich mir langsam echt Gedanken. Der reagiert ja schon gar nicht mehr, wenn... Naja, er macht sich halt Sorgen. Im Job läuft's nicht, mit der Tochter. Die Lotte kommt Weihnachten nicht nach Hause. Mhm. Und das mit dem Studium in Frankreich, das wird wohl finanziell ziemlich happig. Mhm. Oh. Ja, Sven. Nein. Hör doch auf. Ich kann doch nichts dafür, wenn du nicht in der Lage bist, den Herren meine Expertise zu erläutern. Jawohl, meine. Du hast doch keinen Finger... Nein, es liegt nicht daran, dass ich die Sachen geheim halte. Herrgott, noch mal! Oh, Sven? Hallo? Hallo, Sven? Sven? Oh, ganz schlechte Verbindung. Hä? Ich hoffe, du hörst... Also bei mir ist wirklich... Oh, das tut mir aber leid. Armer Sven. Armer, armer Sven. Wir hätten hier ein 1A blutungssenkendes Medikament. Dieser Sven scheint ja nicht gerade Ihr Lieblingskollege zu sein. Ah, Kollege? So ein karrieregeiles Arschloch. Firmenintern heißt er Stalin. Stalin? Wieso? Weil ihn das menschlicher macht? Und? Ja, Heizung läuft wieder. Die Elektronik hängt sich bei Stromausfall schon mal auf. Tja, der Bernd. Der hat's drauf. Ich wäre bei sowas völlig aufgeschmissen. Ja, Dirk. Dirk, das ist einfach nur ein Knopf. Da steht Reset drauf. Muss man nur drauf drücken. Einmal drauf drücken. Ach komm, vergiss es. Ich immer eine rauchen. Oh ja. Etwas frische Luft ist vielleicht gar nicht falsch. Sie holen sich ja den Tod. Geht schon. Haben Sie mal eine für mich? Oh. Donnerwetter. Kommt an hohen Feiertagen schon mal vor. Danke. So ein Frust. Aber ist ja noch gar nicht Weihnachten. War aber schon eine schöne Bescherung heute. Ach, ist ja nur die Arbeit. Nur die Arbeit? Erstaunlich aus Ihrem Mund. Schien mir doch so, als wäre Ihnen Ihre Arbeit nicht ganz so gleichgültig. Nee. Ja, ach, wie denn auch? Ich mache das ja schon ziemlich lange. Das ist ja praktisch eine Lebensstellung. Ich bin ja damals raus aus dem Innendienst und mit Vollgas rein in den Außendienst. Mein Gott, das waren Zeiten. Ich hatte Schwielen an den Fingern vom Aufträge schreiben. Ja. Bis dann vor 7 Jahren die Sikora von einer Holding geschluckt wurde, ne? Wie? Woher wissen Sie denn, dass... Ich habe das mal am Rande, also war da persönlich nicht mit, war auch vor meiner Zeit. Die Firma hat in dem Zusammenhang wohl mal beraten. Aha. Ach, kannst du mal sehen. Die Welt ist klein. Ach, ne? Ja. Naja, seitdem jedenfalls lassen die bei uns keinen Stein mehr auf dem anderen. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten paar Monaten das Wort Umstrukturierung gehört habe. Die strukturieren so lange um, bis kein Schwein mehr irgendeine Struktur erkennt. Aber wahrscheinlich ist das ja genau der Sinn der Sache. Och, Sie haben ja eine hohe Meinung von den Herrschaften. Hä? Naja, damit unterstellen Sie Ihrer Firmenleitung ja quasi durchdachtes strategisches Handeln. So weit würde ich an Ihrer Stelle nicht gehen. Aha. Naja, wie auch immer, es muss ja weitergehen. Muss es ja immer. Hängt ja auch viel dran, ich meine, wie soll ich sagen? Also, das Private eben. Und letzten Endes, also, dafür macht man es ja auch. Im Grunde. Für das Private? Ja. Nicht schlecht eigentlich. Was geht's? Naja, dass man den Job so distanziert sieht, so cool, so als Mittel zum Zweck. Also, wenn man schon nicht weiß, warum man ihn macht, dass man doch wenigstens weiß, wofür man ihn macht. Was? Na, für das Private. Was natürlich nur dann wirklich Sinn ergibt, wenn man eins hat. Naja, hab ich ja. Ja, ist doch schön. Ja, klar. Ist es ja auch. Aber Mensch, wenn ich jetzt so sehe bei uns, also wie die Lotte, meine Tochter, wie die sich macht. Aber der steht ja praktisch die Welt offen. Und dass ich da sozusagen dabei sein kann, also das ist schon... Schön. Ja, ich meine, klar, die Familie ist manchmal ganz schön stressig und wenn es dann so auf Weihnachten zugeht, oh Junge, aber wenn es dann mal soweit ist und wir sind dann alle zusammen zu Hause, dann ist es doch immer sehr ganz schön. Und Sie? Was machen Sie denn an Weihnachten so? Warten, dass es vorbeigeht. Ja, danke für die Zigarette. Übrigens, Herr Bernd, hast du eigentlich schon ein Weihnachtsgeschenk für Ulrike? Also, falls du noch eine Idee brauchst, ich habe für Eva ein super Geschenk. Ich habe uns Konzertkarten für Oberhausen besorgt. Wir beliefern noch die Hallengastronomie. VIP-Tickets. Kann ich noch 2 Stück von kriegen? Was hältst du davon? Gehen wir zu Viertel. Steht Ulrike bestimmt drauf. 3. Mai, ne? Helene Fischer. Ja, naja, kannst ja nochmal drüber nachdenken. Wie gesagt, kein Problem für mich, Karten zu. Ne? Übrigens, für dich gibt's die so, kostet nix, ne? Ist klar, ne? Und überhaupt, also, wenn du in irgendeiner Form Hilfe brauchst. Hä? Ja, was weiß ich, ich meine, die Frankreich-Geschichte mit Lotte, die ist ja bestimmt auch kein Pappenstiel, ne? Ja, sag mal, verstehe ich das richtig? Bietest du mir hier gerade Geld an? Ach komm, oder was? Komm, was heißt Geld anbieten? Ich meine doch nur für den Fall, dass du meine Klemme dann... Ich? In der Klemme, ich? Sag mal, wie kommst du denn auf das schmale Brett? Mensch, Bernd, ist doch keine Schande. Also ich meine natürlich, wäre doch keine Schande, wenn... Kann ja nicht immer nur super laufen, ne? Und unter Freunden ist das doch... Ey, es reicht jetzt. Ja? Ich. Scheiße, Bernd. Bernd, willst du nicht vielleicht auch mal eine Pause machen? Mittagsschläfchen? Bernd. Sag mal, Gudi, weißt du eigentlich, wie viele Kinder einen falschen Vater haben? Was? Naja, wo der angebliche Erzeuger gar nicht der leibliche. Ja. 10-15%. Tja. Jetzt kommst du mit. Guck, guck. Guck, guck. Genau 21.30 Uhr und endlich mal mit einer Meldung, mit der ich euch nicht auf den Sender gehe. Nee, es sind sogar zwei. Eine gute und eine richtig gute. Die Temperaturen steigen bis Mitternacht auf vergleichsweise milde 5 Grad plus. Und jetzt die richtig gute. Die Behörden geben Entwarnung. Spätestens in den frühen Morgenstunden wird der Verkehr auf den meisten Hauptverkehrsstraßen wieder normal rollen. Bernd, der Dirk, der hat das doch nur gut gemeint heute Mittag. Drauf geschissen. Mich doch gar nicht drauf angewiesen, auf die Knete von dem blöden Angeber. Krieg doch alles selber hin hier mit Bordmitteln, verstehst du? Das Gehalt, also das Fixum plus die durchschnittliche Provision, sagen wir mal, von den letzten 5 Jahren. Gut, das ist natürlich, also so wie dieses Jahr darf es natürlich nicht nur lange weitergehen. Ach Bernd, kommen auch wieder andere Tage. Ja. Und wenn es wirklich mal eng ist, ich meine, Ulrike hat da bestimmt auch ein ordentliches Gehalt. Ach, weißt du, in letzter Zeit hat die manchmal mehr nach Hause gebracht wie ich. Mensch Bernd, das ist ja das ganz kleine Karo. Sag mal, hast du mit Ulrike eine ehrliche Gemeinschaft oder ein Konkurrenzverhältnis? Ja, na, sag schon. Bevor die Lotte nach Frankreich weggefahren ist, als sie das letzte Mal zu Hause bei uns war, habe ich aus ihrer Haarbürste habe ich Haare rausgenommen. Was hast du? Ja, hast du schon richtig gehört. Weißt du, in Holland, da gibt's so Labore, da kannst du die Haare hineinschicken. Hier bei uns ist das ja, also wenn du der amtliche Vater bist, dann geht das nur offiziell. Wieso das denn? Sag mal, hast du noch alle Latten im Zaun? Ach, Gudi, so wie die ist, ne? Die Lotte, die ist schon lange so, als wäre ich ein kompletten Fremder. Als hätte ihr irgendeiner gesagt, dass ich... Ja klar, das Gesicht von Ulrike hat sie und die Figur von Ulrike hat sie, klar. Aber hier oben, von wem hat sie denn das hier oben? Abitur mit 17 und Mathe und Literatur und Fremdsprachen und Klavier und zack, zack, zack, mal eben so durch die Uni und hast du nicht gesehen, mal eben so eine Empfehlung noch für Frankreich? Das kann ich doch nicht von mir haben. Wer war das, Gudi? Wer? Bernd, das sind doch... Was? Ich überlege gerade, ob es auf diesen Schwachsinn noch irgendeine sinnvolle Antwort gibt. Also, was ist jetzt mit diesem scheiß Haarbürstentestergebnis? Ja, hier drin. Habe ich noch nicht aufgemacht, ist noch zu. Weißt du was, Bernd? Ich habe 2 sehr anstrengende Tage mit 3 sehr anspruchsvollen Gästen in den Knochen. Ich komme mir langsam vor wie die Stationsschwester in einer geschlossenen Abteilung. Ich bin müde. Und jetzt stehe ich hier in der Kälte von einem schnapsgetränkten Jammerlappen namens Strohmeier und soll bei dem seinen Kopfgeburten die Hebamme spielen. Ja, hau doch ab. Hau du doch auch noch ab. Mann, typisch, da hängen die Weiber immer in den Ohren. Man will schon wieder aus, aber wenn man dann mal einmal sein Ohr... Der hätte jetzt komplett durch. Der hat, das muss man sich mal vorstellen. Ach, vergiss es. Vielleicht lässt der Arscher dann noch ein paar Scheine mehr springen. Das können wir ganz schnell klären. Ja, bitte lass uns. Ich lass mir doch von dem nicht. Das bringt doch jetzt gar nichts. Wieso? Ich könnte da noch mal ein bisschen die Schärfe rausnehmen. Nee, lassen Sie mal, Herrn Bacher. Ich glaube, Sie behalten besser mal hier drin alles im Griff. Hm? Getränke bewachen und so. Nicht, dass die uns noch ausbüchsen. Ja, jetzt kannst du mal gucken, wie der dann anschließend aussieht. Ah. Verschwörung, dritter Teil. Schicken die beiden jetzt Sie raus zum Verhandeln? Herr Strohmeier, ich glaube nicht, dass wir beide was zu verhandeln haben. Nee, haben wir auch nicht. Nee. Komm, jeden Abend komm ich auf der Felge nach Hause. Ne? Und es kratzt keinen blöden Arsch, wie es mir geht. Genau wie hier muss ich mir von dieser Piesfletscher Hambacher auch noch hier die Gönnernummer reinziehen. Ist doch keine Schande. Hm? Unter Freunden, wenn einer mal in der Scheiße sitzt und Konzertkarten für laufe diese blöde Schlager-Barbie da und dann komm hier. Was soll denn der Geiz? Für dich nur eine Juckerpalme oben drauf. Du arme Sau. Bläh! Ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich kotzen könnte. Dann noch hier die Guding aus der Gouvernantenabteilung. Und jetzt fangen Sie auch noch an, Frau Unternehmensberaterin? Pass mal auf, ich brauche keine Beratung. Ich nicht. Ich bin der Typ, der die Heizung repariert hat. Wer hat denn die Heizung repariert? Wer hat denn? Ja. Wer hat denn die Heizung repariert? Wer denn? Gudi, wer hat denn die Heizung? Ja, du, Bernd. Ja, ich und kein anderer nämlich. Kann ich mal Schnaps haben? Ach. Ja, lieben gern. Ja, wer hat denn die Heizung? Jetzt bist du mal stille. Was? Ich muss nämlich telefonieren. Ja. Hallo, Ulrike. Ja, endlich geht's wieder. Morgen soll ja alles wieder ganz normal. Bernd? Ach du, der Bernd, der schläft schon bestimmt. Ja, der hat sich nämlich vorhin schon verabschiedet. Ja, ja, war ja auch ein ganz harter Tag für den. Wir können ja hier nur abwarten. Gut, Ulrike, ich sag's ihm dann mal morgen früh, dass... Okay. Schlaf gut. Tschüss. Buff. Morgenlong. Dirk, du bist der richtige. Meine Güte, jetzt hab dich mal nicht so. Aber ist doch schade um der schöne Frau Fassbender. Die essen gar kein Fleisch, ne? Kann ich noch einen Schnaps haben, bitte? Ja, ich glaube, ich brauche jetzt auch einen. Körperwelten hat Ausgang. Na, Bernd? Wie wär's denn jetzt mal mit dem Konterkorn, ne? Pilz. Bernd, meinst du nicht? Komm ich bitte an Pilz? Oder bin ich hier nicht mehr kreditwürdig oder was? Also, ist wirklich... Dirk, du hältst jetzt mal die Klappe, ja? So, ich gehe jetzt mal in den Keller Pilz holen. Hier ist die Pulle und Jungs, ich will keinen Krawall hören. Klar, Gudi. Selbstverständlich. Ja, ich gehe mal eine Woche. Oh, ich mache ihn mal, weil die Tür aufrauf hat. Ach, Bernd, übrigens. Ulrike hat angerufen. Was? Du warst da gerade. Was? Wir haben ja gesagt, dass soweit alles Paletti ist und wir morgen hier. Also. Sag mal, was hast du denn mit meiner Frau zu quatschen? Ich hab doch gar nicht. Du hast mit meiner Frau überhaupt nichts zu quatschen. Meine Frau ist meine Privatangelegenheit, ja? Du mischst dich nicht mehr in meine Familie ein. Damit ist vorbei. Ist das klar? Ich hab nicht Gudihahn. Ah, ich hab nicht Gudihahn, bla bla bla bla. Wo ist das Telefon? Ich rufe jetzt sofort meine Frau an. Arschloch, was du bist. Ja, jetzt mach mal einen Punkt, ey, ja? Ich mach auch gleich einen Punkt mitten in deine Pfanne rein. Ruckzuck ist die Fresse dick, mein Freund, ja? Basch, Strohmeier. Jetzt lass mal den Schnaps weg, wenn du ihn nicht verträgst. Was? Füß dich auf wie der letzte Penner. Machst du zu Hause genauso? Hör mal, das geht dir doch einen Scheißdreck an, Kein was du Wunder, zu Hause machst. Dass die Lotte dich nicht mal mit dem Arsch anguckt. Nee, du nimmst doch ein einziges Mal den Namen meiner Tochter in den Mund, ja, du. Ja, wer's glaubt? Ja, wer was glaubt? Ja, du wohl selber nicht. Was? Meine Tochter. Puh. Was willst du damit? Tu doch nicht so. Die Frage klären ja wohl mittlerweile holländische Harologen, oder? Wer, was? Da lässt du die Laborratten in Venlo die Läuse für dich aus dem Kamm ziehen? Du Schisser, wieso fragst du nicht einfach deine Frau, mit wem sie dieses außergewöhnlich kluge Kind angesetzt hat, hä? Schisser. Ja. Ich. Ja. Jetzt wissen wir auch mal, Alter, mein ganz alter Freund, ja? Mit wem Ulrike Ende Mai 1993 in der lauen Nacht nach der Aufstiegsfeier vom TuS 09 sieben Monate vor unserer Hochzeit auch mal gevögelt hat, ja? Die Frage muss ich meiner Frau nicht mehr stellen. Ich bin ziemlich gut informiert. Ich weiß schon, wer damals schon keine Tinte mehr am Fühler gehabt hat, du Lusche, du! Mann, ich hab's jetzt schriftlich, hier, guck mal! Da könnte ich deine kinderlose Lebenspartnerin Eva hier mal fragen, ob ihr beide nicht schon mal beiläufig an dem Thema Mai 1993 vorbeigekommen seid. Also du Arsch, jetzt sag doch mal, wer ist denn hier ein Schisser? Wer ist denn hier der Schisser? Wer denn? Jetzt lass doch mal, Mann! Wer? Jetzt lass doch mal die Katze auf! Hör auf, ihn! Lauf doch mal, Mann! Hör auf, ihn! Hör doch mal! Keine Es ist 7.30 Uhr. Was für ein wunderbarer Morgen, liebe FM94-2-Hörer. Auf den Straßen ist alles friedlich, es gibt keine Verkehrsmeldungen. Hier im Studio duftet der frische Kaffee mit den selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen um die Wette. Es ist ja noch ein paar Tage bis dahin, aber ich wünsche euch jetzt schon mal, dass es so schön wird wie, ja, genau, wie Last Christmas. Wirklich ein friedlicher Mensch, aber wenn ich dieses Jahr noch einmal Last Christmas hören muss, nehme ich die Axt. So früh am Morgen schon gewalttätig. Vielen Dank nochmal für heute Nacht. Allein hätte ich die Idioten nicht in die Betten bekommen. Wissen Sie, was ich erstaunlich finde? Der war doch sowas von weggetreten. Aber als wir Herrn Strohmeier die Schuhe ausgezogen haben, war er trotzdem noch in der Lage, sich so ein ganz klein bisschen zu schämen. Also das würde ich mit zwei Brüllen nicht mehr schaffen. Naja, für irgendwas muss das jahrzehntelange Training ja gut sein. Und? Geht's jetzt noch nach Bremen? Nee, das Meeting ist vorbei, neues Projekt. Die ganze Nacht schon dran gearbeitet. Und nebenbei eine interessante Lücke entdeckt. Lücke? Ja, dass die Firma Secura Service offenbar durchaus noch Entwicklungspotenzial hat. Wie, die Firma von Bernd? Ja, die stand auf der Streichliste der Avira Holding ziemlich weit oben. Übrigens völlig zu Recht, schreckliche Zahlen. Ja, und jetzt? Ist doch nur eine Frage der Darstellung. Ich kann das ja kreativ korrigieren. Fällt das denn nicht auf? Wen denn? Dem Sven oder den CEOs von der Avira? Die interessiert doch nur der Teil unterm Strich. Da muss dann eben ein anderer Betriebsteil abgestoßen werden. Aha. So, was meinen Sie? 6 Filialen einer Buchhandelskette in Niedersachsen? Ein Zulieferer für Rolltreppentechnik, der am Berliner Großflughafen irgendwie gar nicht weiterkommt? Oder eine defizitäre bayerische Krankenhausgesellschaft? 3 Entlassungslisten an ca. 40 Mitarbeiter. Was meinen Sie? Welche soll ich abschicken? Das ist ja böse. Ja, aber gut für Bernd Strohmeier. Aha. Okay, die Rolltreppe. Naja, das mit diesem Flughafen da in Berlin wird ja wohl sowieso nichts. Pengson Börn? Ach, du bist's. Hallo, Nick. Das ist ja schön. Ja klar, prima. Da freue ich mich. Ja, bis dann. Mach's gut. Tschüss, Nick. Nick, mein Sohn. Er kommt am ersten Feiertag. Wir müssen da einmal so ein bisschen verhandeln. Dieses Jahr ist er Heiligabend bei seinem Vater. Ah, und Sie? Was machen Sie an Weihnachten? Auch zu den Eltern? Ja. Ach, das wird doch bestimmt ganz nett. Lecker essen und so. Nee, ja nicht. Bei uns zu Hause wird beim Feiern niemals übertrieben. Oh, das klingt aber ziemlich protestantisch. Tja, nur evangelisch ging ja noch, aber meine Eltern sind auch noch bei den Grünen. Ach Mensch, Sie haben es aber auch nicht leicht, Frau Fassbender. Ach, ich werde es überleben. Fleisch ist ja eh nicht so meins. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Vielen Dank für die interessanten 3 Tage, Frau Börning. War nicht ganz 3 Tage. Ihnen auch schöne Weihnachten. Und Gruß an die Herren, falls Sie jemals wieder aufstehen. Tschüss. Tschüss. Rudi, du wegen gestern. Mir ist das wirklich ziemlich. Guten Morgen, Rudi. Morgen, die Herren. Und einen schönen Gruß von Frau Fassbender. Hier, bedient euch. Kaffee steht da. Lasst euch schmecken. Brauchst du einen Kaffee? Hier ist noch welcher. Dirk? Kaffee? Aspirin hätte ich auch noch. Ja? Hallo, mein Schatz? Nee, alles wieder soweit okay hier. Bei dir auch? Schön. Nee, nur kurz noch Frühstück und dann... Naja, ich mache heute nur noch ein paar Termine. Muss ja, ist ja viel liegen geblieben, ne? Nee, am frühen Abend bin ich zu Hause. Bolognese, ja immer, prima, ich freue mich. Ich dich auch, ja. Ja, Küsse, Schatz, ja, ja, tschüss, tschüss, tschüss. Ey. Dirk, ich würde dir jetzt nur ungern noch tiefer in den Arsch kriechen. Hör mal. Können wir den ganzen Scheiß nicht einfach vergessen? Also, alles, was nach 1 Uhr nachts war, das ist nicht das Problem. Da habe ich sowieso nur noch eine undeutliche Vorstellung von. Was? Dieser Test da. Der Brief aus Holland, den du nicht aufmachst. Nur mal angenommen. Tja. Oder andersrum. Muss natürlich nicht. Nee, muss nicht. Kann aber. Wer weiß. Muss man ja nicht. Was? Alles wissen. Nee. Alles wissen kann auch richtig scheiße sein. Ja, Bert. Ich muss auch mal los. Ist noch viel zu tun heute. Und ich will ja auch. Ja, ja klar. Schatz macht ja noch Bolognese. Und Hase wartet doch bestimmt auch noch. Oder etwa nicht. Mach's gut und grüß Ulrike von mir. Sehen wir uns nochmal vom Fest? Ja, lass uns telefonieren und Gruß an Eva, ne? Und wenn du mal was brauchst. Dann sag ich es dir, Dirk. Gudi! Die hungrige Welt wartet auf Dirk Hambacher. Ich muss los. Schick mir einfach die Rechnung, ja? Na klar, Dirk. Frohes Fest und grüß deine Frau von mir. Wann sehen wir uns wieder? Ich bin Ende Januar wieder in der Gegend. Vielleicht legt sich Herr Strohmeier ja auch ein paar Termine in die Nähe. Ich werde es versuchen. Schöne Weihnachten. Gudi, komm. So, Gudi. Für mich wird's auch Zeit. Wo geht's jetzt hin? Och, erst noch mal Möbelwirt. Ich gebe da mal unverbindlich ein Angebot ab und ja, dann nach Hause. Mach's mal die Rechnung. Schon erledigt. Wie bitte? Weihnachtsgeschenk von Dirk. Ich... Bernd, bitte. Sei nicht albern, nimm's einfach an. Ich mag... Und? Schon Pläne für Weihnachten? Ach, ich weiß nicht, ich muss mal mit Ulrike sprechen. Bis Bordeaux schafft man es ja in 1,5 Tagen. Vorausgesetzt, dass Fräulein Tochter empfängt. Gute Idee. Und? Was ist denn jetzt mit diesem blöden Tiss? Ach so. Ach hier. Den brauche ich nicht mehr. Den kannst du wegschmeißen. Ich wünsche dir schöne Weihnachten, Bernd. Ich dir auch, Gudi. Mach's gut. Bis bald. Pension Burning. Nicht ganz 3 Tage. Von Fritz Eckenger. Bernd Strohmeier, Fritz Eckenger. Dirk Hambacher, Heinrich Schaffmeister. Gudi Börning, Antje Lewald. Dr. Julia Fassbender. Yvonne Jansen. Technische Realisation: Benno Müller vom Hofe. Regieassistenz: Sophie Garke. Regie: Thomas Lorzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Dramaturgie: Georg Büren.